Der archetypische Held braucht nicht sein ganzes Leben zu vollenden, da sich dieses nach seinem Tode viel besser vollzieht, befruchtet durch das, was man unbewusstes Kollektiv nennt. Dort lebt er mit größerer Wahrscheinlichkeit als in der sichtbaren Welt weiter in ontologischer Existenz. Es ist die nicht vorhandene Blume, die wirklicher ist als alle Blumen aller Gärten dieser Welt, obwohl es sie nicht gibt. Ich werde ihn nicht mehr Hector Barreto, sondern werde ihn immer Jason nennen, denn sein Leben, wie das des alten Helden, war eine fortgesetzte Suche nach dem goldenen Vlies. Er suchte es in seinen Träumen. Eines Tages geschah es, dass dieser mythologische Held unserer Jugend, dieser schöne griechische Held, an der Welt der täglichen Wirklichkeit teilnehmen wollte. O zuckersüße Einladung, gebleicht mit Ratschlägen. Diese Verse eines Gedichtes von Jason, in welchem er auf die Familieneinladungen hinweist, wo ihm zwischen einer Tasse Tee mit weißen Zuckerstückchen gute Ratschläge zu einem bürgerlichen und normalen Leben gegeben wurden. Das machte uns mutlos. Wir konnten ihn nicht verstehen. Und als wir ihn fragten, warum er Sozialist geworden war und sich einer politischen Partei angeschlossen hatte, antwortete er: »Ich leide mit den armen, barfüßigen Kindern, die im Regen stehen.« Endlich, ich erzählte es schon, hat Jason auch eine Enttäuschung erleben müssen. Er hat nie verstehen können, dass die Partei einen Künstler nicht anerkennen wollte, der in der Lage ist, einen perfekten Kreis mit geschlossenen Augen zu zeichnen. Etwas, das nur Leonardo zu seiner Zeit gekonnt hat. Aber auch er. Deshalb hatte sich Jason der Magie, der Alchemie, den Träumen, dem Leben in einer eingebildeten Welt gewidmet. Seine archetypische Größe habe ich erst nach seinem Tode begriffen. Da hat sein Symbol mein Herz voll getroffen. Da ich auch noch sehr jung war, hat dieses Herz jahrelang geblutet. Aber waren wir wirklich jung? Heute denke ich, dass wir damals älter als heute waren, Greise der wiederverkörperten Jahrhunderte mit einer Weisheit, die mit den Jahren verlöscht. Wir waren reiner. Und damit Jason diese Reinheit nicht verlöre in dieser schwierigen Runde, in diesem Kreis, haben die Götter, die ihn liebten, zu sich genommen, um ihn eines Tages in das goldene Zeitalter mit Saturn und Rhea zu bringen. Er selbst sagte im Sterben, der auf einer Straße im alten Santiago durch eine Kugel verletzt worden war: »Wer lacht nun? Die von hier oder die von dort?« »Ja, die von dort«, haben ihn zu sich genommen. An seinem Grabe musste ich an das Lied des Kameraden denken. Wenn einer von uns müde wird, der andere für ihn wacht. Wenn einer von uns zweifeln sollt, der andere gläubig lacht. Wenn einer von uns beiden fallen sollt, der andere steht für zwei, denn jedem Kämpfer geben die Götter den Kameraden bei. Der Chef. Jasons Tod trieb uns in die Welt. Es waren die Jahre des Faschismus, des Nazismus, des Sozialismus, alle uniformiert in paramilitärischen Organisationen. In Chile wie in anderen Ländern wurde dieses nachgeahmt. Der marxistische Bolschewismus hatte eine Strategie aufgebaut, um den Faschismus aufzuhalten und den bürgerlichen Widerstand in einer sogenannten Volksfront zu verschmelzen. Das geheime Band war zweifellos die Freimaurerei und das Judentum. Juden waren Leon Blum in Frankreich und die meisten der Führer der sozialistischen, radikalen und sozialdemokratischen Parteien in aller Welt, wiewohl die Chefs des Kreml und der GPU auch Juden waren. Natürlich war uns dies in Chile nicht bekannt, auch nicht unserer Generation. Außerdem hätten wir diesem keine Bedeutung zugemessen. Das Buch von Nicolás Palacios, »Chilenische Rasse«, 1904 geschrieben, hat man weder in den höheren Lehranstalten noch auf den Universitäten gelesen oder gelehrt. In diesem wird behauptet, bevor man nach dem Wert einer Doktrin oder Theorie forscht, sollte man nach der Rasse des Autors fragen. Ist er Jude, so ist die Doktrin schädlich. Die Straßenkämpfe fanden vorwiegend zwischen Nazis und Sozialisten mit ihren uniformierten Überfallbrigaden statt. So fiel Jason eines Abends des Jahres 1938, ohne jemals an diesen Streitigkeiten teilgenommen zu haben, nur durch einen unglücklichen oder glücklichen Zufall, geführt vom Schicksal, seinem Schicksal durch die vom Jenseits. Wir wurden mit Leichtigkeit vom Marxismus manipuliert. Seine Freunde, wir Schriftsteller, Dichter, Intellektuellen, näherten uns den Sozialisten. Einige traten dieser Partei bei, andere der kommunistischen. Mein Onkel, der Dichter Vicente Huy Drobro, wollte mich möglicherweise mit den besten Absichten dem Marxismus zuführen, mir nahelegend, doch in eine Freimaurerloge einzutreten. Ich habe mich an anderer Stelle schon hierauf bezogen. Auf jeden Fall nahm er damals aufrichtig an unserem Schmerz teil, den wir jungen Freunde von Jason empfanden. In jenen Tagen stand er ganz auf unserer Seite. Ich habe niemals einer politischen Partei angehört, habe jedoch mit linksgerichteten Zeitungen jener Zeit kollaboriert und während einiger Jahre am Todestag unseres ermordeten Freundes den Leitartikel für eine Zeitung geschrieben. So kam es, dass ich bei der Gründung der Volksfront, Frente Popular, in Chile dabei war, einer vom Judentum sowie dem russischen und westlichen Geheimdienst bis ins Kleinste aufgezogenen internationalen Organisation. Entgegen allem, was man glauben könnte, waren weder die Sowjets noch die Marxisten die einzigen, die an dieser Front arbeiteten. Sie waren nicht einmal die hauptsächlichsten Förderer. In Wirklichkeit waren dies die Geheimdienste der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die hier ihre Agenten unter zeitlich verdecktem marxistischen Etikett geschickt hatten. Fast alle waren Juden aus Deutschland, wie ein gewisser Casona und seine ecuadorianische Freundin Magda, mit welcher der Dichter Pablo de Roca dann durchgebrannt ist. Ein anderer, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, erteilte uns Unterricht in Marxismus, worauf er in Chile blieb und sein Geld in einem Laboratorium machte. Sie alle trugen falsche Namen, zum Beispiel ein gewisser Montero, Gründer der Zeitung Volksfront, Frente Popular, war ein peruanischer Jude namens Educio Rabines, später bekannt als pro-nordamerikanischer Agent. Zweifellos war ich noch sehr jung, aber dies alles öffnete mir die Augen über eine Untergrundrealität einer geheimen, unsichtbaren Regierung, die die Geschehnisse der Geschichte und sogar einer Welt ohne Geschichte wie die unsere leitete. Es ließ mich vor allem erkennen, dass die große Verschwörung sich anschickte, den Narzissmus und den Faschismus, im Besonderen aber Deutschland, zu zerstören. Ich begann Übelkeit zu verspüren. Aber ich war ja wegen meines Freundes Jason dabei und musste mich also fragen, was würde er wohl gemacht haben, wenn er Zeuge dieser Begebenheit geworden wäre. Schon zu Lebzeiten hatte er mir seine Bewunderung für die Heldentaten während des Spanischen Krieges mitgeteilt, ohne die verschiedenen Parteien zu diskriminieren. Auf dem Gut La Marquesa in Lleida pflegten sich Intellektuelle und Dichter jener Zeit zu versammeln. Besitzer des Gutes war Alvarez Janes, in der Literatur bekannt als Juan Imar. Dort habe ich Indalecio Prieto und Osorio Gallardo, spanische Sozialistenführer, angetroffen, die vor dem Kriege ausgerückt waren. Indalecio Prieto berichtete mir voller Bewunderung von José Antonio Primo de Rivera und gestand, dass sie nie die Absicht gehabt hatten, ihn zu erschießen, dass Franco aber dem Tausch, den man ihm vorgeschlagen hatte, nicht zustimmen wollte. Auf dem Gut habe ich eines Tages auch Eduardo Barrios, den Romanschriftsteller, der die Felder verwaltete, gehört, wie er hartnäckig Hitler gegen die anderen Anwesenden verteidigte und dazu erklärte: »Ihr müsst meine Meinung respektieren, denn meine Mutter war Deutsche.« Es war das erste Mal, dass ich eine solche Begründung hörte, die aus dem Blute kam. Sie hat mich damals sehr beeindruckt, so sehr, dass ich mich noch heute erinnere. Der Spanische Krieg, ein Drama, das von dieser unsichtbaren Regierung vorbereitet worden war, ist vom ersten Augenblick an durch ausländische Brigaden und Heere internationalisiert worden. Vicente Huy Drobro schlug mir vor, ihn auf seiner Reise für die Roten zu kämpfen, zu begleiten. Ich war nahe daran, das Angebot anzunehmen, als mich eine innere Stimme warnte. »Wirst du für den Marxismus kämpfen?« So schlug ich die Einladung aus.